Von Gottes Gnade singe ich mein Leben lang. Durch seine Gnade bin ich, was ich bin. In seiner Liebe, die ich niemals fassen kann, sah er mich an und zog mich zu sich hin. Ich blicke staunend auf zum Kreuz von Golgatha, dorthin, wo Jesus selbst den Tod bezwang. Wunder der Gnade, was für mich am Kreuz geschah. Er starb für meine Schuld, damit ich leben kann. Von Gottes Gnade singe ich mein Leben lang. Unter der Gnade darf ich sicher gehen. In seiner Liebe nahm er mich bei meiner Hand, hat meine Not und meine Schuld gesehen. Ich blicke staunend auf zum Kreuz von Golgatha, dorthin, wo Jesus selbst den Tod bezwang. Wunder der Gnade, was für mich am Kreuz geschah. Er starb für meine Schuld, damit ich leben kann. Von Gottes Gnade singe ich mein Leben lang. Was mir begegnet, geht an ihm vorbei. In seiner Liebe, die mir niemand nehmen kann, hält er mich fest, macht mich von Ängsten frei. Ich blicke staunend auf zum Kreuz von Golgatha, dorthin, wo Jesus selbst den Tod bezwang. Wunder der Gnade, was für mich am Kreuz geschah. Er starb für meine Schuld, damit ich leben kann. Von Gottes Gnade singe ich mein Leben lang. Sie trägt mich durch an jedem neuen Tag. Und seine Liebe füllt mein Herz mit Lob und Dank. Sie hört nie auf, was immer kommen mag. Ich blicke staunend auf zum Kreuz von Golgatha, dorthin, wo Jesus selbst den Tod bezwang. Wunder der Gnade, was für mich am Kreuz geschah. Er starb für meine Schuld, damit ich leben kann.